Ich baue euch ein Lied aus blauen Pflastersteinen und lege es in eure Hand. Da fallen die Steine allmählich auseinander und werden ein herrlicher Sand. Und blast ihr in den Sand euren Atem aus, werden Wellen draus. Mögen diese Wellen auch in euch selber